Und wenn den Menschen Unheil widerfahrt, rufen sie ihren Herrn an, indem sie sich ihm reuig zuwenden. Wenn er sie hierauf Barmherzigkeit von sich kosten lässt, gesellt sogleich eine Gruppe von ihnen ihrem Herrn, andere bei,